Das Verhör des Lucullus. Ein Hörspiel von Bertolt Brecht. Der Trauerzug. Hört! Der große Lucullus ist gestorben! Der Feldherr, der den Osten erobert hat, der 7 Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Vor seinem Katafalk, der von Soldaten getragen wird, gehen die angesehensten Männer des gewaltigen Rom mit verhüllten Gesichtern. Neben ihm geht sein Philosoph, sein Advokat und sein Leibross. Haltet ihn stetig! Haltet ihn Schulter hoch! Dass er nicht schwankt vor den tausenden Augen, da nunmehr der Herr der östlichen Erde sich zu den Schatten begibt. Habet Acht, ihr! Und stolpert nicht! Was ihr da tragt aus Fleisch und Metall, es beherrschte die Welt! Hinter ihm schleppen sie einen riesigen Fries, der seine Taten darstellt und für sein Grabmal bestimmt ist. Noch einmal bewundert das ganze Volk sein wunderbares Leben, der Siege und der Eroberungen und erinnert sich seines einstigen Triumphes. Denkt des Unschlagbaren! Denkt des Gewaltigen! Denkt der Furcht der beiden Asien, und des Lieblings Romas. Als er und der Götter auf dem goldenen Wagen durch die Stadt fuhr, bringend euch die fremden Könige und die fremden Tiere, und die Elefant, voll Kamel und Panther, die Bagagekarren rasselnd mit Gerätschaft, Schiffen, Bildern und Gefäßen, schön in Elfenbein, ein ganz Korinth voll erzner Statuen durchs tosende Meer des Volks geschleppt. Denkt des Anblicks! Denkt der Münzen für die Kinder und der Weine und der Würste. Er, der Unschlagbare! Durch die Stadt fuhr. Er, die Furcht der beiden Asien! Liebling Romas und der Götter! Vorsicht, ihr! Stolpert nicht! Ihr, die den Fries mit dem Bild des Triumphes schleppt, wenn auch der Schweiß euch vielleicht in die Augen läuft, lasst ja die Hand am Stein! Denkt doch, entstürzt er euch, möcht er in Staub zerfallen! Nein, den Großen. Schild. Alle Senatoren. Und auch alle Schneider. Nein, der Mann ist bis nach Indien vorgestoßen. Hatte aber längst schon ausgespielt, meiner Ansicht, leider. Größer als Pompeius. Rom war ohne ihn verloren. Ungeheure Siege. Meistens Glück. Meinen Reus, der in Asien umkam, kriege ich durch all den Rummel nicht zurück. Durch den Mann machte mancher ein Vermögen. Meinem Bruder seiner kam auch nicht mehr heim. Jeder weiß, was Rom durch ihn gewann, allein an Ruhm. Wenn sie nicht so mögen, ginge ihnen keiner auf den Leim. Heldentum stirbt leider aus. Wann wird man uns mit dem Gewäsch von Ruhm verschonen? In Kappadokien 3 Legionen. Hin mit Mann und Maus. Kann ich hier durch? Nein, hier ist abgesperrt. Wenn wir unsere Feldherren verscharren, müssen sich die Ochsenkarren schon gedulden. Meinen Pulcher haben sie vor das Gericht gezerrt. Steuerschulden. Man kann sagen, dass man ohne ihn heute Asien nicht besäße. Hat der Thunfisch wieder aufgeschlagen? Auch der Käse.

nun mit dem Schatten, der einst ein Feldherr war, über den Baum. Er ist sparsam mit Boden. Doch den Wind verträgt er schlecht. Die roten Kirschen haben mehr Fleisch. Und die schwarzen sind süßer. Ihr Freunde, dies von allem, was erobert, durch blutigen Krieg verhassten Angedenkens, nenne ich das Beste. Denn die Stämmchen lebt. Ein neues, freundliches, gesellte sich dem Weinstock und dem fleißigen Beerenstrauch. Und wachsend mit den wachsenden Geschlechtern trägt Frucht für sie. Und ich beglückwünsch dich, der es uns gebracht. Wenn alle Siegesbeute der beiden Asien längst schon vermodert ist, wird jedes Jahr aufs Neue den Lebenden wohl diese schönste deiner Trophäe noch im Frühling mit den blütenweißen Zweigen im Wind von den Hügeln flattern. Das Urteil. Und aufspringt die Schöffin, einst Fischweib am Markte. Fandet ihr also doch noch einen Pfennig in den blutigen Händen, besticht euch der Räuber, das Gericht mit der Beute. Ein Kirschbaum, die Eroberung hätte er machen können mit nur einem Mann, aber 80.000 schickte er hier herunter. Wie viel sollen sie bezahlen oben für ein Glas voll Wein und einen Recken? Sollen sie ewig bei einer Frau zu liegen, die Haut zu Markte tragen müssen? Ins Nichts mit ihm! Ah ja, ins Nichts mit ihm! Ah ja, ins Nichts mit ihm! Ah ja, ins Nichts mit ihm! Und sie sehen auf den Bauern, den Lober des Kirschbaums. Bauer, was sagst du? Ah ja, ins Nichts mit ihm. Ah ja, ins Nichts mit ihm, denn immer mit all der Gewalt und Eroberung wächst nur ein Reich an, das Reich der Schatten. Und voll schon ist unser graues Unten mit halbgelebten Leben. Was als Staub könnten wir häufen auf die 80.000 Dahingeschlachteten? Und ihr oben braucht Häuser. Wie oft noch sollen wir ihnen begegnen auf unseren nirgend hinführenden Pfaden und ihre eifrigen, furchtbaren Fragen hören, wie der Sommer der Jahre aussieht und der Herbst und der Winter. Und es rühren sich und schreien die Legionäre auf dem Totenfries. Ah ja, ist nichts mit ihm! Welche Provinz wiegt uns die fichtgelebten, vielbergenden Jahre auf? Und es rühren sich und schreien die Sklaven, die Friesschlepper. Wie lange noch sitzen sie, er und die Seinen, Unmenschliche über den Menschen und heben die faulen Hände und werfen im blutigen Kriege die Völker gegeneinander? Wie lange noch dulden wir und dulden die unsern sie? Ah ja, ist nichts mit ihm und ist nichts mit allen wie er! Und vom hohen Gestühle erheben sich die Fürsprecher der Nachwelt. Der mit den vielen Händen zu nehmen, der mit den vielen Mündern zu essen, der eifrig sammelnden, gern lebenden Nachwelt. Sie hörten Das Verhör des Lucullus, ein Hörspiel von Bertolt Brecht. Die Sprecher waren Lucullus Eckehard Schall, der Sprecher des Totengerichts Ernst Kahler, der Totenrichter Norbert Christian. Als Totenschöffen das Fischweib Helene Weigel, der Lehrer Werner Dissel, die Kurtisane Renate Richter, der Bäcker Walter Lendrich, der Bauer Friedrich Links. Der König Reimer Johann Bauer, die Königin Michaela Kreisler, der Koch Willi Schwabe, der Ausrufer Klaus Piontek. Eine fahle Stimme Walter Juppé, Tertulia, Erika Pilikowski. In den weiteren Rollen hörten Sie Hermann Bayer, Carola Braunbock, Wolfgang Brunecker, Rudolf Christoph, Johannes Konrad, Angelika Domröse, Jenny Gröllmann, Wolfgang Handel, Ernst Hempel, Alfred Hiesken, Jürgen Holz, Ruth Kommerell, Monika Lennartz, Alexander Leuschen, Heinrich Schramm, Franz Fiemann, Marlies Wilken und andere. Schnitt Axel Wittig, Toningenieur Jürgen Meinl, Assistenzregie Christine Oehlke, Regie Kurt Veth.